Amazon, jetzt auch auf der Straße. Bei der Zollrazzia Anfang 2019 in Köln nahmen die Ermittler auch ein Unternehmen ins Visier, das noch gar nicht so lange in der Auslieferungsbranche tätig ist, den Versandriesen Amazon. Etwa jedes dritte Paket, das im deutschen Versandhandel verschickt wird, stammt von diesem Konzern. Noch bis vor ein paar Jahren ließ Amazon in Deutschland seine Pakete ausschließlich von Partnern wie DHL, Hermes und Co. verschicken. Mittlerweile aber baut das Unternehmen sein Reich aus. Amazon gibt sich nun nicht mehr damit zufrieden, die Waren übers Internet anzubieten, sie über seine Websites zu verkaufen und sie für die Kunden zusammenzustellen, sondern organisiert jetzt auch den Versand zum Kunden selbst. Nach Unternehmensangaben macht Amazon das nicht vorrangig, um noch mehr Geld zu verdienen, sondern um der steigenden Nachfrage Herr zu werden, die DHL und Konsorten nicht mehr allein bewältigen könnten. Seit sich der Riese 2015 auf dieses Feld begeben hat, sind in mehreren deutschen Städten große Amazon-Versandzentren gebaut worden, unter anderem in Köln, München und Berlin. Dort werden die Pakete, wie sonst in den DHL-Verteilzentren, sortiert, in Transporter gepackt und zum Kunden gefahren. Die Unterabteilung des Unternehmens, die dafür zuständig ist, heißt Amazon Logistics. Die Menschen allerdings, die in diesen Transportern sitzen, sind keine Amazon-Angestellten, sondern Angestellte von kleineren Subunternehmen. Amazon liefert hier also gar nicht wirklich selbst, sondern lässt weiterhin liefern. Der Unterschied zur Zusammenarbeit mit DHL und Hermes ist nur, dass das Unternehmen die Pakete selbst bis in die Städte bringt und vorsortiert. Die Endlieferung an den Kunden übernehmen dann die beauftragten Subunternehmen. Amazon legt Wert auf die Feststellung, es sei sichergestellt, dass in seinem neuen System die Fahrer Mindestlohn erhielten. Die Vorgabe sei, dass die Subunternehmer ihren Fahrern mindestens 10 Euro Stundenlohn zahlten. Dies werde dadurch gewährleistet, dass der Konzern die beauftragten regionalen Logistikfirmen nicht per Stückzahl pro Paket bezahlt, sondern per Festpreis. Ich habe mich gefragt, stimmt das? Bekommen die Fahrer wirklich 10 Euro pro Stunde? Und wie ergeht es ihnen bei der Arbeit? Ich rufe beim Kölner Zoll an. Ein Sprecher erzählt mir, bei der Razzia Anfang 2019 habe es auch bei den Firmen Hinweise auf Mindestlohnverstöße gegeben, die für Amazon Logistics fahren. Mehr dürfe er nicht sagen, die Ermittlungen liefen noch. Wie passt das zusammen? Amazons Versprechen fairer Stundenlöhne und der Verdacht des Zolls? Zusammen mit meinem Kollegen Benedikt Füst aus der Weltwirtschaftsredaktion gehe ich auf die Suche. Füst fährt an einem frühen Morgen im März 2019 ins Amazon Logistics Verteilzentrum, das in einem Gewerbegebiet am Rande der Stadt steht, Köln-Merkenich. Er hat die Amazon-Pressestelle überreden können, an einem Fahrtraining für neue Lieferfahrer teilnehmen zu dürfen. Er erfährt unter anderem dies, dass Amazon aus den USA eine eigene, ausgeklügelte Software entwickelt habe, die den Fahrern jeden Tag eine neue, optimierte Fahrtroute per Smartphone anzeige. Je nachdem, an welche Adressen sie an diesem Tag fahren müssten, leite die Software sie anders. Auf dem Firmengelände sieht er eine Armada weißer Lieferfahrzeuge stehen, die gerade beladen werden. Auf fast allen prangt dasselbe Logo, D&M Logistik Köln. Ich beginne, die Hintergründe des Unternehmens zu recherchieren. Auf der Webseite kann man lesen, dass D&M Logistik 6 Standorte bundesweit betreibt, davon 5 in Nordrhein-Westfalen. Und man erfährt noch etwas, dass das Unternehmen mit ca. 15 Servicepartnern zusammenarbeite. Das heißt aber nichts anderes als weitere Subunternehmer. D&M gibt also seine Aufträge an kleinere Firmen weiter, die für sie die eigentliche Auslieferung übernehmen. Auf meine Interviewanfrage antwortet D&M Logistik, man habe dort keine Zeit, mit der Presse zu sprechen. Ich forsche weiter und stoße auf einem Jobportal im Internet auf Stellenanzeigen des Unternehmens. Das Unternehmen sucht dort aktuell Lieferfahrer. In den Anzeigen, die auch bei Facebook geschaltet wurden, fällt eine immer wiederkehrende Formulierung auf. Ihr Profil: Zuverlässigkeit, Opferbereitschaft und eigenständiges Arbeiten. Opferbereitschaft? Das klingt nicht gut. Was damit wohl gemeint ist? Im selben Jobportal findet sich auch eine fast gleichlautende Stellenanzeige eines weiteren Unternehmens, das dieselbe Firmenadresse angibt wie D&M und die wiederum auch die Adresse des Amazon-Logistikzentrums ist, Köln-Merkenich. Es handelt sich offenbar um einen Sub-Sub-Unternehmer von Amazon. Auf meine Kontaktaufnahme hin schreibt der Mann nur knapp, er wolle nicht über dieses Thema mit mir sprechen. Ich muss also einen Trick anwenden, um mit den Fahrern in Kontakt zu kommen. Ich schließe bei Amazon eine Prime-Mitgliedschaft ab, bei der ich eine einmalige Jahrespauschale bezahle. Dafür fallen dann keine Versandkosten für die einzelnen Lieferungen an. Denn an Prime-Kunden liefert generell Amazons eigene Logistik. Nur zwei Tage später steht der erste Fahrer vor meiner Haustür, der die gelbe Weste des Subunternehmers D&M trägt. Ein Volltreffer, er ist sehr auskunftsfreudig. Der Mann erzählt, die Sache mit dem festen Stundenlohn funktioniere für die Fahrer nicht so gut, wie sie sich auf den ersten Blick anhöre. Wir bekommen jeden Tag 8 Stunden bezahlt, auch wenn wir länger brauchen. Dies aber komme häufig vor, vor allem bei den Fahrern, die noch nicht so lange dabei seien. Dass die Arbeitszeit so oft überzogen werde, liege daran. Amazons optimierte Fahrtroutenanzeige per Smartphone-App habe einige Macken. Sie wurde für amerikanische Straßen programmiert, aber da läuft der Verkehr anders als bei uns, sagt der Fahrer. Zum Beispiel: In den USA könne man auf fast allen Straßen mit seinem Lieferwagen einfach auf die linke Straßenseite wechseln, wenn dort das zu beliefernde Haus stehe. In Deutschland sind solche Linksabbiegemanöver aber häufig nicht erlaubt oder unmöglich. Straßenbahnen zwischen den Fahrbahnen, durchgezogene Linien in der Fahrbahnmitte, Leitplanken. Das erkennt die Software aber nicht, also müssen wir dann doch oft ganz anders fahren und verlieren wertvolle Zeit. Man kann für die Fahrer im Auftrag von Amazon Logistics nur hoffen, dass das Anlaufschwierigkeiten sind, die bald ausgebügelt sein werden.